Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. 4 Wochen lang blieb er zu Hause und büffelte. Wenn er zum Essen ging, sah er sich um, ob ein Bekannter ihn bemerkte. Endlich musste er sich den Neuteutonen wohl zeigen. Er trat herausfordernd auf. Wer von euch noch nicht dabei war, hat keine Ahnung. Ich sage euch, da sieht man die Welt von einem anderen Standpunkt. Ich wäre überhaupt dabei geblieben. Meine Vorgesetzten rieten es mir. Ich sei hervorragend qualifiziert. Na, und da starrte schmerzlich vor sich hin. Das Unglück mit dem Gaul. Das kommt davon, wenn man ein zu guter Soldat ist. Der Hauptmann lässt einen in seinem Dockkart fahren, damit der Gaul mal bewegt wird, und da ist das Unglück passiert. Natürlich habe ich den Fuß nicht geschont und zu früh wieder Dienst gemacht. Die Sache verschlimmerte sich erheblich. Der Stabsarzt gab mir anheim, für jede Eventualität meine Angehörigen zu benachrichtigen. Dies sagte er knapp und männlich. Da hättet ihr nur den Hauptmann sehen sollen. Täglich kam er selbst, nach den größten Märschen, mit bestaubter Uniform, wie er war. Sowas gibt es auch nur beim Militär. Wir sind in den bösen Tagen wahre Kameraden geworden. Hier, die Zigarre ist noch von ihm. Und als er mir dann eingestehen musste, der Stabsarzt wolle mich fortschicken, ich kann euch versichern, das war einer der Augenblicke im Leben, die man nicht vergisst. Der Hauptmann und ich, wir kriegten beide gleichzeitig feuchte Augen. Alle waren erschüttert. Diederich sah tapfer um sich. Na, jetzt soll man sich also wieder in das bürgerliche Leben hineinfinden. Prost! Er büffelte weiter. Und am Sonnabend kneipte er mit den Neuteutonen. Auch Wiebel erschien wieder. Er war Assessor auf dem Wege zum Staatsanwalt und sprach nur noch von subversiven Tendenzen, Vaterlandsfeinden und auch vom christlich-sozialen Gedanken. Er erklärte den Füchsen, es sei an der Zeit, sich mit Politik zu beschäftigen. Er wisse wohl, dass es nicht für vornehm gelte, aber die Gegner zwängen einen dazu. Hochfeudale Herren wie sein Freund, der Assessor von Barnim, seien in der Bewegung. Herr von Barnim werde demnächst den Neuteutonen die Irre geben. Er kam. Und er gewann alle Herzen, denn er benahm sich wie gleich zu gleich. Er hatte dunkles, glatt gescheiteltes Haar, das Wesen eines pflichteifrigen Beamten, sprach sachlich, aber am Schluss seines Vortrages bekam er Schwärmeraugen und verabschiedete sich rasch mit warmen Händedrücken. Die Neuteutonen stimmten nach seinem Besuch alle darin überein, dass der jüdische Liberalismus die Vorfrucht der Sozialdemokratie sei und dass die christlichen Deutschen sich um den Hofprediger Stöcker zu scharen hätten. Diederich verband, wie die anderen, mit dem Wort Vorfrucht keinen deutlichen Sinn und verstand unter Sozialdemokratie nur eine allgemeine Teilerei. Das genügte ihm auch. Aber Herr von Barnim hatte jeden, der nähere Aufklärung wünschte, zu sich eingeladen, und Diederich würde es sich nicht verziehen haben, wenn er eine so schmeichelhafte Gelegenheit versäumt hätte. In seiner kalten, altmodischen Junggesellenwohnung hielt Herr von Barnim ihm ein Privatissimum. Sein politisches Ziel war eine ständische Volksvertretung, wie im glücklichen Mittelalter. Ritter, Geistliche, Gewerbetreibende, Handwerker. Das Handwerk musste, der Kaiser hatte es mit Recht gefordert, wieder auf die Höhe kommen, wie vor dem Dreißigjährigen Krieg. Die Innungen hatten Gottesfurcht und Sittlichkeit zu pflegen. Diederich äußerte sein wärmstes Einverständnis. Es entsprach seinen Trieben, als eingetragenes Mitglied eines Standes, einer Berufsklasse, nicht persönlich, sondern korporativ im Leben Fuß zu fassen. Er sah sich schon als Abgeordneter der Papierbranche. Die jüdischen Mitbürger freilich schloss Herr von Barnim von seiner Ordnung der Dinge aus. Waren sie doch das Prinzip der Unordnung und Auflösung, des Durcheinanderwerfens, der Respektlosigkeit, das Prinzip des Bösen selbst. Sein frommes Gesicht zog sich zusammen vom Hass. Und Diederich fühlte ihn mit. Schließlich, meinte er, haben wir doch die Gewalt und können sie hinauswerfen. Das deutsche Heer, das ist es eben, stieß Herr von Barnim aus, der durch das Zimmer lief. Haben wir darum den ruhmreichen Krieg geführt, dass mein väterliches Gut an einen Herrn Frankfurter verkauft wird? Während Diederich noch erschüttert schwieg, klingelte es, und Herr von Barnim sagte, »Es ist mein Barbier, den will ich mir auch mal vornehmen.« Er bemerkte Diederichs Enttäuschung und setzte hinzu, »Natürlich rede ich mit solch einem Manne anders, aber jeder von uns muss an seinem Teil der Sozialdemokratie Abbruch tun und die kleinen Leute in das Lager unseres christlichen Kaisers hinüberziehen. Tun auch Sie das Ihre.« Damit war Diederich entlassen. Er hörte den Barbier noch sagen, »Schon wieder ein alter Kunde, Herr Assessor, der zu Liebling hinübergeht, bloß weil Liebling jetzt Marmor hat.« Wiebel sagte, als Diederich ihm berichtete, »Das ist alles schön und gut, und ich habe eine ganz bedeutende Verehrung für die ideale Gesinnung meines Freundes von Barnim, aber auf die Dauer kommen wir damit nicht mehr weiter. Sehen Sie mal, auch Stöcker hat im Eispalast seine verdammten Erfahrungen gemacht mit der Demokratie. Ob sie sich nun christlich nennt oder unchristlich, die Dinge sind zu weit gediehen. Heute heißt es bloß noch losschlagen, solange wir die Macht haben.« Und Diederich stimmte erleichtert bei. Herumgehen und Christen werben war ihm gleich ein wenig peinlich erschienen. »Die Sozialdemokratie nehme ich auf mich«, hat der Kaiser gesagt. Wiebels Augen drohten katerhaft. »Nun, was wollen Sie mehr? Das Militär ist darüber instruiert, es könne vorkommen, dass es auf die lieben Verwandten schießen muss. Also, ich kann Ihnen mitteilen, mein Lieber, wir stehen am Vorabend großer Ereignisse.« Da Diederich erregte Neugier zeigte, »was ich durch meinen Vetter von Klapke«, Wiebel machte eine Pause. Diederich zog die Absätze zusammen, »in Erfahrung gebracht habe, ist noch nicht für die Öffentlichkeit reif. Ich will nur bemerken, dass der gestrige Ausspruch seiner Majestät, die Nörgler möchten gefälligst den deutschen Staub von ihren Pantoffeln schütteln, eine verteufelt ernstzunehmende Warnung war.« »Tatsächlich? Sie glauben«, sagte Diederich. »Dann ist mein Pech wirklich skandalös, dass ich gerade jetzt aus dem Dienst seiner Majestät scheiden musste. Ich darf sagen, dass ich gegen den inneren Feind meine volle Pflicht getan haben würde. Auf die Armee, soviel ich weiß, kann der Kaiser sich verlassen.« Er war in diesen nasskalten Februartagen des Jahres 1892 viel auf der Straße in der Erwartung großer Ereignisse. Unter den Linden hatte sich etwas verändert. Man sah noch nicht was. Berittene Schutzleute hielten an den Mündungen der Straßen und warteten auch. Die Passanten zeigten einander das Aufgebot der Macht, die Arbeitslosen. Man blieb stehen, um sie ankommen zu sehen. Sie kamen vom Norden her in kleinen Abteilungen und im langsamen Marschschritt. Unter den Linden zögerten sie, wie verwirrt, berieten sich mit den Blicken und lenkten nach dem Schloss ein. Dort standen sie stumm, die Hände in den Taschen, ließen sich von den Rädern der Wagen mit Schlamm bespritzen und zogen die Schultern hoch unter dem Regen, der auf ihre entfärbten Überzieher fiel. Manche von ihnen wandten die Köpfe nach vorübergehenden Offizieren, nach den Damen in ihren Wagen, nach den langen Pelzen der Herren, die von der Burgstraße her schlenderten. Und ihre Mienen waren ohne Ausdruck, nicht drohend, und nicht einmal neugierig, nicht als wollten sie sehen, sondern als zeigten sie sich. Andere aber ließen kein Auge vor den Fenstern des Schlosses. Das Wasser lief über ihre hinaufgewendeten Gesichter. Ein Pferd mit einem schreienden Schutzmann trieb sie weiter, hinüber oder bis zur nächsten Ecke, aber schon standen sie wieder. Und die Welt schien versunken zwischen diesen breiten, hohlen Gesichtern, die fahler Abend beschien und der starren Mauer dort hinten, auf der es dunkelte. »Ich begreife nicht«, sagte Diederich, »dass die Polizei nicht energischer vorgeht. Das ist doch eine unbotmäßige Bande.« »Lassen Sie es gut sein«, erwiderte Wiebel. »Die Schutzleute sind genau instruiert. Die Herren da oben haben ihre wohlüberlegten Absichten, das können Sie mir glauben. Es ist nämlich gar nicht immer zu wünschen, dass derartige Fäulniserscheinungen am Staatskörper gleich anfangs unterdrückt werden. Man lässt sie ausreifen. Dann macht man ganze Arbeit.« Die Reife, die Wiebel meinte, kam täglich näher. Am 26. schien sie da. Die Demonstrationen der Arbeitslosen sahen zielbewusster aus. In eine der nördlichen Straßen zurückgetrieben, quollen sie aus der nächsten, bevor man ihnen den Weg abschneiden konnte, verstärkt wieder hervor Unter den Linden vereinigten sich ihre Züge, rannen, so oft sie getrennt wurden, wieder zusammen, erreichten das Schloss, wichen zurück und erreichten es noch einmal, stumm und unaufhaltsam wie übergetretenes Wasser. Der Wagenverkehr stockte. Die Fußgänger stauten sich, mit hineingezogen in die langsame Überschwemmung, worin der Platz ertrank, in dies trübe und missfarbene Meer der Armen, das zäh dahinrollte, dumpfe Laute hinaufwälzte und wie Maste untergegangener Schiffe die Stangen mit den Bannern hinaufreckte. Brot, Arbeit! Ein deutlicheres Grollen ausbrechend aus der Tiefe, jetzt drüben, jetzt hier. Brot, Arbeit! Anschwellend über die Menge hinrollend wie aus einer Gewitterwolke. Brot, Arbeit! Eine Attacke der Berittenen, ein Aufschäumen, Zurückfließen und Weiberstimmen im Lärm, schrill gleich Signalen. Brot, Arbeit! Man wird überrannt. Vom Friedrichsdenkmal fegt es die Neugierigen hinunter. Aber sie haben aufgerissene Münder aus kleinen Beamten, denen der Weg ins Amt versperrt ist, fliegt Staub auf, als würden sie geklopft. Ein verzerrtes Gesicht, das Dietrich nicht kennt, schreit ihm zu, »Es kommt anders! Jetzt geht es gegen die Juden!« und ist untergegangen, bevor ihm einfällt, es war Herr von Barny. Er will ihm nach, wird in einem großen Schub weit hinübergeworfen bis vor das Fenster eines Cafés, hört das Klirren der eingedrückten Scheibe, einen Arbeiter, der schreit, »Da haben sie mich neulich rausgesetzt vor meiner 30 Pfennje, weil ich keinen Zylinderhut hatte!« und dringt mit ein durch das Fenster, zwischen die umgeworfenen Tische, auf den Boden, wo man über Scherben fällt, einander die Bäuche einstößt und laut zetert. »Niemand mehr rein! Wir kriegen keine Luft!« Aber immer mehr steigen ein. Die Polizei drängelt und die Mitte der Straße sieht man frei liegen, gesäubert, wie für einen Triumphzug. Da sagt jemand, »Das ist doch Wilhelm!« Und Dietrich war wieder draußen. Niemand wusste, wie es kam, dass man auf einmal marschieren konnte. In gedrängter Masse, auf der ganzen Breite der Straße und zu beiden Seiten bis an die Flanken des Pferdes, worauf der Kaiser saß. Er selbst. Man sah ihn an und ging mit. Knäuel von Schreienden wurden aufgelöst und mitgerissen. Alle sahen ihn an. Dunkles Geschiebe ohne Form, planlos, grenzenlos und hell darüber ein junger Herr im Helm. Der Kaiser. Sie sahen, sie hatten ihn heruntergeholt aus dem Schloss. Sie hatten Brot, Arbeit geschrien, bis er gekommen war. Nichts hatte sich geändert, als dass er da war. Und schon marschierten sie, als gehe es auf das Tempelhofer Feld. Seitwärts, wo die Reihen dünner waren, sagten bürgerlich gekleidet zueinander, »Na Gott sei Dank, er weiß, was er will.« »Was will er denn?« »Na, der Bande zeigen, wer die Macht hat. Im Guten hat er es mit ihnen versucht. Er ist sogar zu weit gegangen in den Erlassen vor 2 Jahren. Sie sind frech geworden.« »Angst kennt er nicht, das muss man sagen. Genau dies ist ein historischer Moment.« Dietrich hörte es und erschauderte. Der alte Herr, der gesprochen hatte, wandte sich auch an ihn. Er hatte weiße Bartkoteletten und das eiserne Kreuz. »Junger Mann«, sagte er, »was unser herrlicher junger Kaiser da macht, das werden die Kinder mal aus den Schulbüchern lernen. Passen Sie auf!« Viele hatten gehobene Brüste und feierliche Mienen. Die Herren, die dem Kaiser folgten, blickten mit äußerster Entschlossenheit darein. Ihre Pferde aber lenkten sie durch das Volk, als seien alle die Leute zum Statieren bei einer allerhöchsten Aufführung befohlen. Und manchmal schielten sie seitwärts nach dem Eindruck im Publikum. Er selbst, der Kaiser, sah nur sich und seine Leistung. Tiefer Ernst versteinte seine Züge, sein Auge blitzte hin über die Tausende der von ihm Gebannten. Er maß sich mit ihnen, der von Gott gesetzte Herr, mit den empörerischen Knechten. Allein und ungeschützt hatte er sich mitten unter sie gewagt, stark nur durch seine Sendung. Sie konnten sich an ihm vergreifen, wenn es im Plan des Höchsten lag. Er brachte seiner heiligen Sache sich selbst zum Opfer. War Gott mit ihm, dann sollten sie es sehen. dann bewahrten sie für immer das Gepräge seiner Tat und die Erinnerung an ihre Ohnmacht. Ein junger Mensch mit einem Künstlerhut ging neben Dietrich. Er sagte, kennen wir, Napoleon in Moskau, wie er sich solo unter die Bevölkerung mischt. Das ist doch großartig, behauptete Dietrich, und die Stimme versagte ihm. Der andere zuckte die Achsel. Theater, und nicht einmal gut. Dietrich sah ihn an. Er versuchte zu blitzen wie der Kaiser. Sie sind wohl auch so einer. Er hätte nicht sagen können, was für einer. Er fühlte nur, dass er hier zum ersten Mal im Leben die gute Sache zu vertreten habe gegen feindliche Bemängelungen. Trotz seiner Aufregung sah er sich noch die Schultern des Menschen an. Sie waren nicht breit. Auch äußerte die Umgebung sich missbilligend. Da ging Dietrich vor. Mit seinem Bauch drängte er den Feind gegen die Mauer und schlug auf den Künstlerhut ein. Andere knufften mit. Der Hut lag schon am Boden und bald auch der Mensch. Im Weitergehen bemerkte Dietrich zu seinen Mitkämpfern, »Er hat sich ja nicht gedient. Schmisse hat er auch keine.« Der alte Herr mit Bartkoteletten und eisernem Kreuz war auch wieder da. Er drückte Dietrich die Hand. »Brav, junger Mann, brav!« »Soll man da nicht wütend werden?« erklärte Dietrich noch keuchend. »Wenn der Mensch uns den historischen Moment verekeln will?« »Sie haben gedient?« fragte der alte Herr. »Ich wäre am liebsten ganz dabei geblieben«, sagte Dietrich. »Naja, Sedan ist nicht alle Tage.« Der alte Herr betupfte sein eisernes Kreuz. »Das waren wir!« Dietrich reckte sich. Er zeigte auf das bezwungene Volk und den Kaiser. »Das ist doch gerade so gut wie Sedan!« »Naja«, sagte der alte Herr. »Gestatten Sie mal, sehr geehrter Herr«, rief jemand und schwenkte sein Notizbuch. »Wir müssen das bringen, Stimmungsbild, verstehen Sie? Sie haben wohl einen Genossen verwalkt.« »Kleinigkeit«, Dietrich keuchte noch immer. »Meinetwegen könnte es jetzt gleich losgehen gegen den inneren Feind. Unseren Kaiser haben wir mit.« »Fein«, sagte der Reporter und schrieb. In der wild bewegten Menge hörte man Leute aller Stände der treuesten Anhänglichkeit und dem unerschütterlichen Vertrauen zu der allerhöchsten Person Ausdruck geben. »Hurra«, schrie Dietrich. Denn alle schrien es. Und inmitten eines mächtigen Stoßes von Menschen, der schrie, gelangte er jäh bis unter das Brandenburger Tor. Zwei Schritte vor ihm ritt der Kaiser hindurch. Dietrich konnte ihm ins Gesicht sehen, in den steinernen Ernst und das Blitzen, aber ihm verschwamm es vor den Augen, so sehr schrie er. Ein Rausch, höher und herrlicher als der, den das Bier vermittelt, hob ihn auf die Fußspitzen, trug ihn durch die Luft. Er schwenkte den Hut hoch über allen Köpfen, in einer Sphäre der begeisterten Raserei durch einen Himmel, wo unsere äußersten Gefühle kreisen. Auf dem Pferd dort, unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen steinern und blitzend ritt die Macht. Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen, die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht, gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben, die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben. Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat. Jeder Einzelne ein Nichts. Steigen wir in gegliederten Massen als Neuteutonen, als Militär, Beamtentum, Kirche und Wissenschaft, als Wirtschaftsorganisation und Machtverbände kegelförmig hinan, bis dort oben, wo sie selbst steht, steinern und blitzend, leben in ihr, haben Teil an ihr, unerbittlich gegen die, die ihr ferner sind und triumphierend noch, wenn sie uns zerschmettert. Denn so rechtfertigt sie unsere Liebe. Einer der Schutzleute, deren Kette das Tor absperrte, stieß Dietrich vor die Brust, dass ihm der Atem ausblieb. Er aber hatte die Augen so voll Siegestaumel, als reite er selbst über alle diese Elenden hinweg, die gebändigt ihren Hunger verschluckten, ihm nach, dem Kaiser nach. Alle fühlten wie Dietrich. Eine Schutzmannskette war zu schwach gegen so viel Gefühl, man durchbrach sie. Drüben stand eine zweite. Man musste abbiegen, auf Umwegen den Tiergarten erreichen, einen Durchschlupf finden. Wenige fanden ihn. Dietrich war allein, als er auf den Reitweg hinausstürzte, dem Kaiser entgegen, der auch allein war. Ein Mensch im gefährlichsten Zustand des Fanatismus, beschmutzt, zerrissen, die Augen wie ein Wilder. Der Kaiser vom Pferd herunter blitzte ihn an. Er durchbohrte ihn. Dietrich riss den Hut ab. Sein Mund stand weit offen, aber der Schrei kam nicht. Da er zu plötzlich anhielt, glitt er aus und setzte sich mit Wucht in einen Tümpel, die Beine in die Luft umspritzt von Schmutzwasser. Da lachte der Kaiser. Der Mensch war ein Monarchist, ein treuer Untertan. Der Kaiser wandte sich nach seinen Begleitern um, schlug sich auf den Schenkel und lachte. Dietrich aus seinem Tümpel sah ihm nach, den Mund noch offen. Er reinigte sich notdürftig und kehrte um. Auf einer Bank saß eine Dame. Dietrich ging ungern vorüber, noch dazu starrte sie ihm entgegen. Ganz, dachte er zornig. Da sah er, dass sie ein tief erschrockenes Gesicht hatte, und dann erkannte er Agnes Göppel. »Eben bin ich dem Kaiser begegnet«, sagte er sofort. »Dem Kaiser?« fragte sie wie aus einer anderen Welt. Er begann unter großen, ungewohnten Gesten herauszujagen, was ihn erstickte. »Unser herrlicher junger Kaiser, ganz allein unter rasenden Aufrührern. Ein Café hatten sie demoliert. Dietrich selbst war drin gewesen. Unter den Linden hatte er blutige Kämpfe bestanden für seinen Kaiser. Kanonen sollte man auffahren.« »Die Leute hungern wohl«, sagte Agnes schüchtern. »Das sind ja auch Menschen.« »Menschen?« Dietrich rollte die Augen. »Der innere Feind sind sie!« Da er Agnes wieder erschrecken sah, beruhigte er sich etwas. »Wenn es ihnen Vergnügen macht, dass wegen des Bugs alle Straßen abgesperrt werden müssen?« »Nein«, das kam Agnes sehr ungelegen. Sie hatte in der Stadt Besorgungen gehabt, und wie sie zurück nach der Blücherstraße wollte, ging kein Omnibus mehr, und nirgends kam man durch. Sie war zurückgedrängt worden bis hierher. Es war kalt und nass. Ihr Vater würde sich ängstigen. Was sollte sie tun? Dietrich verhieß ihr, er werde es schon machen. Sie gingen zusammen weiter. Er wusste auf einmal nichts mehr zu sagen und wendete den Kopf umher, als suchte er den Weg. Sie waren allein zwischen kahlen Bäumen und nassem alten Laub. Wo waren die männlichen Hochgefühle von vorhin? Dietrich empfand Beklommenheit, wie auf seinem letzten Spaziergang mit Agnes, als er von Mahlmann gewarnt auf einen Omnibus sprang, ausriss und verschwand. Gerade sagte Agnes, »Sie haben sich aber sehr, sehr lange nicht bei uns sehen lassen. Papa hatte Ihnen doch geschrieben.« »Sein eigener Vater sei gestorben«, sagte Dietrich betreten. Jetzt musste Agnes zuerst ihr Beileid ausdrücken. Dann fragte sie weiter, warum er damals plötzlich fortgeblieben sei vor 3 Jahren. »Nicht wahr? Es sind schon fast 3 Jahre.« Dietrich bekam Festigkeit. Das Verbindungsleben habe ihn völlig in Anspruch genommen. Dort herrsche nämlich eine verdammt strenge Zucht. Und dann habe ich meiner Wehrpflicht genügt. »Oh«, Agnes sah ihn an, »was aus Ihnen alles geworden ist. Und jetzt sind Sie wohl schon Doktor. Das soll jetzt kommen.« Er sah unzufrieden geradeaus. Seine Schmisse, seine stattliche Breite, alle seine wohlerworbene Männlichkeit, für sie war das nichts. Sie bemerkte es gar nicht. »Aber Sie«, sagte er plump. In ihr blasses, so schmales Gesicht stieg eine ganz dünne Röte, bis auf den Sattel der kleinen eingedrückten Nase mit den Sommersprossen. »Ja, mir geht es manchmal nicht gut, aber es wird schon wieder besser werden.« Dietrich bereute. »Ich meinte doch natürlich, dass Sie noch hübscher geworden sind.« Und er betrachtete ihr rotes Haar, das unter dem Hut hervorquoll, noch dicker als früher, weil ihr Gesicht so klein geworden war. Dabei erinnerte er sich seiner Demütigungen von damals und wie anders die Dinge jetzt lagen. Herausfordernd sagte er, »Wie geht es denn Herrn Mahlmann?« Agnes bekam eine wegwerfende Miene. »Denken Sie an den noch? Wenn ich den mal wiedersehe, wäre es mir gleich.« »So? Aber er hat ein Patentbüro und könnte ganz gut heiraten.« »Wenn schon. Früher interessierten Sie sich doch für ihn.« »Woraus schließen Sie das?« »Er schenkte Ihnen immer etwas.« Ich hätte es lieber nicht angenommen. Aber dann, sie sah auf den Weg, auf das nasse Laub vom Vorjahr, dann hätte ich auch ihre Geschenke nicht annehmen dürfen. Darauf schwieg sie erschrocken. Dietrich fühlte, dass etwas Schweres geschehen war. Und schwieg auch. »Das war doch nicht der Rede wert«, stieß er endlich heraus. »Ein paar Blumen.« Und mit wiedergekehrter Entrüstung: »Malmann hat Ihnen sogar ein Armband geschenkt.« »Ich trage es niemals«, sagte Agnes. Er hatte auf einmal Herzklopfen. Er brachte hervor: »Und wenn es von mir gewesen wäre?« Stille. Er hielt den Atem an. Ganz leise kam es von ihr her: »Dann ja.« Darauf gingen sie plötzlich rascher und ohne mehr zu sprechen. Sie kamen vor das Brandenburger Tor, sahen die Linden, bedrohlich von Polizei erfüllt, eilten vorbei und bogen in die Dorotheenstraße. Hier war es wenig beliebt. Dietrich verlangsamte den Schritt. Er fing an zu lachen. »Das ist eigentlich hochkomisch. Was Malmann Ihnen nämlich schenkte, war mit meinem Gelde bezahlt. Er nahm mir ja alles ab. Ich war noch ein grüner Junge.« Sie blieb stehen. »Oh!« Und sie sah ihn an. Ihre goldbraunen Augen zitterten. »Das ist schrecklich. Können Sie mir das verzeihen?« Er lächelte überlegen. »Das seien alte Geschichten, Jugendtorheiten.« »Nein, nein«, sagte sie verstört. Die Hauptsache, meinte er, sei jetzt, wie sie nach Hause komme. Hier ging es schon wieder nicht weiter. Omnibusse waren auch nicht zu sehen. »Es tut mir leid, aber Sie werden sich meine Gesellschaft noch länger gefallen lassen müssen. Übrigens wohne ich gleich hier. Sie könnten mit mir hinaufkommen. Da wären Sie wenigstens im Trockenen. Aber natürlich, eine junge Dame darf das nicht.« Sie hatte noch immer diesen flehenden Blick. »Sie sind so gut«, sagte sie, stärker atmend. »Sie sind so edel. Und da Sie schon das Haus betraten, zu Ihnen kann ich doch Vertrauen haben.« »Ich weiß, was ich der Ehre meiner Korporation schulde«, erklärte Dietrich. Sie mussten an der Küche vorbei, aber es war niemand darin. »Legen Sie doch so lange ab«, sagte Dietrich gnädig. Er stand da, ohne Agnes anzusehen, und trat, während sie den Hut abnahm, von einem Fuß auf den anderen. »Ich muss die Wirtin suchen, damit sie Tee macht.« Er wandte sich schon nach der Tür, zuckte aber zurück. Agnes hatte seine Hand ergriffen und küsste sie. »Aber Fräulein Agnes«, murmelte er, furchtbar erschrocken, und legte ihr wie tröstend den Arm um ihre Schulter. Da sank sie gegen die seine. Er drückte seinen Mund in ihr Haar ziemlich tief, weil er sich dazu verpflichtet fühlte. Unter seinem Druck bebte und flog ihr Körper, als würde er geschlagen. Er fühlte sich in der dünnen Bluse lau und feucht an. Dietrich ward es heiß. Er küsste Agnes auf den Hals. Und plötzlich kam ihr Gesicht auf ihn zu, mit offenem Mund, halb geschlossenen Augen und mit einem Ausdruck, den er nie gesehen hatte und der ihn schwindlig machte. »Agnes, Agnes, ich liebe dich«, sagte er wie aus tiefer Not. Sie antwortete nicht. Aus ihrem offenen Mund kamen kleine, warme Atemstöße, und er fühlte sie fallen. Er trug sie, die zu zerfließen schien. Dann saß sie auf dem Divan und weinte. »Sei mir nicht bös, Agnes«, bat Dietrich. Sie sah ihn an mit ihren nassen Augen. »Ich weine doch vor Glück«, sagte sie. »Ich habe so lange auf dich gewartet.« »Warum?« fragte sie, da er ihre Bluse schließen wollte. »Warum deckst du es schon zu? Findest du es schon nicht mehr schön?« Er verwahrte sich. »Ich bin mir der übernommenen Verantwortung vollkommen bewusst.« »Verantwortung«, sagte Agnes, »wer hat die? Ich habe dich 3 Jahre lang geliebt. Du wusstest es ja nicht. Es war wohl das Schicksal.« Dietrich, die Hände in den Taschen, bedachte, dass dies das Schicksal der leichtsinnigen Mädchen sei. Andererseits empfand er das Bedürfnis, sich ihre Versicherungen wiederholen zu lassen. »Also wirklich mich, nur mich hast du geliebt?« Ich sah, dass du mir nicht glaubtest. Es war schrecklich, als ich merkte, du kamst nicht mehr und es war aus. Es war ganz schrecklich. Ich wollte dir schreiben, ich wollte zu dir gehen. Jedes Mal verlor ich den Mut, weil du mich doch nicht mehr mochtest. Ich kam so herunter, dass Papa eine Reise mit mir machen musste. »Wohin denn?« fragte Dieterich. Aber Agnes antwortete nicht. Sie zog ihn wieder an sich. »Sei lieb mit mir. Ich hab nur dich.« Dieterich dachte verlegen. »Dann hast du nicht viel.« Agnes schien ihm verkleinert und sehr im Wert gesunken, seit er den Beweis hatte, dass sie ihn liebte. Auch sagte er sich, einem Mädchen, das so etwas tat, dürfe man nicht alles glauben. »Und Malmann?« fragte er höhnisch. »Ein bisschen war doch wohl los mit ihm.« »Na, lass nur«, sagte er, da sie sich mit starrem Entsetzen aufrichtete. Er suchte gut zu machen. Er sei doch auch noch ganz benommen von seinem Glück. Sehr langsam zog sie sich an. »Dein Vater wird aber gar nicht wissen, was los ist«, meinte Dieterich. Sie hob nur die Schultern. Als sie fertig war und er schon die Tür geöffnet hatte, blieb sie noch stehen und sah in das Zimmer zurück, mit einem langen, angstvollen Blick. Vielleicht, sagte sie wie zu sich selbst, komme ich nie wieder. Mir ist, als sollte ich heute Nacht sterben. Wieso denn, sagte Dieterich peinlich berührt. Statt einer Antwort ließ sie sich noch einmal an ihn hinsinken, den Mund auf seinem, die Brust auf seiner und von den Hüften zu den Füßen wie mit ihm verwachsen. Dieterich wartete geduldig. Dann löste sie sich, öffnete die Augen und sagte, »Du musst nicht denken, dass ich etwas von dir verlange. Ich habe dich geliebt. Nun ist alles gleich.« Er bot ihr einen Wagen an, aber sie wollte gehen. Unterwegs fragte er nach ihrer Familie und nach anderen Bekannten. Erst am Belle-Alliance-Platz ward er unruhig und etwas heiser brachte er hervor, »Natürlich denke ich nicht daran, mich meinen Verpflichtungen dir gegenüber zu entziehen. Nur vorläufig, du verstehst, ich verdiene noch nichts. Ich muss erst fertig sein und zu Hause mich in den Betrieb einleben.« Agnes erwiderte dankbar und ruhig, als habe man ihr ein Kompliment gemacht. »Es wäre schön, wenn ich später einmal deine Frau werden könnte.« Da sie in die Blücherstraße einbogen, blieb er stehen. Unsicher meinte er, es sei jetzt wohl besser, wenn er umkehre. Sie sagte, weil uns jemand sehen könnte? Das würde gar nichts machen, denn ich muss zu Hause doch erzählen, dass ich dir begegnet bin und dass wir im Café zusammen gewartet haben, bis die Straßen wieder frei waren. Na, die kann lügen, dachte Dieterich. Sie setzte hinzu, für Sonntag bist du zu Mittag eingeladen. Du musst bestimmt kommen. Diesmal war es ihm zu viel. Er fuhr auf. »Ich soll, bei euch soll ich...« Sie lächelte sanft und schlau. »Es geht doch nicht anders. Wenn man uns einmal sähe, willst du denn nicht, dass ich wiederkomme?« Oh ja, das wollte er. Trotzdem musste sie ihm zureden, bis er sein Erscheinen versprach. Vor ihrem Hause verabschiedete er sich mit einer formellen Verbeugung, kehrte rasch um und dachte... So ein Weib ist scheußlich raffiniert. Lange tue ich da nicht mit. Indes bemerkte er mit Unlust, dass es Zeit sei, auf die Kneipe zu gehen. Es verlangte ihn nach Hause, er wusste nicht warum. Als er dann die Tür seines Zimmers hinter sich zugezogen hatte, blieb er davor stehen und starrte in die Dunkelheit. Plötzlich reckte er die Arme in die Höhe, wandte das Gesicht nach oben und sagte in einem langen Aufatmen, »Agnes!« Er fühlte sich verwandelt, leicht, wie vom Boden gehoben. »Ich bin ganz furchtbar glücklich«, dachte er, »und so schön kommt es im ganzen Leben nicht wieder.« Er hatte die Gewissheit, dass er bis jetzt, bis zu dieser Minute, alle Dinge falsch angesehen, falsch bewertet hatte. Dort hinten kneipten sie nun und machten sich wichtig. Juden oder Arbeitslose, was gingen einen die an? Warum sollte man sie hassen? Dieterich fühlte sich bereit, sie zu lieben. Hatte er denn wirklich er selbst den Tag in einem Gewühl von Menschen verbracht, die er für Feinde gehalten hatte? Sie waren Menschen, Agnes hatte recht. War er selbst es, der jemand um einiger Worte willen geschlagen hatte, geprahlt, gelogen, sich töricht abgearbeitet und endlich zerrissen und sinnlos sich in den Schmutz geworfen hatte vor einem Herrn zu Pferd, dem Kaiser, der ihn auslachte? Er erkannte, dass er, bis Agnes kam, ein hilfloses, bedeutungsloses und armes Leben geführt hatte. Bestrebungen wie die eines Fremden, Gefühle, die ihn beschämten und niemand, den er liebte, bis Agnes kam. Agnes, süße Agnes, du weißt ja gar nicht, wie ich dich lieb habe, aber sie sollte es wissen. Er fühlte, dass er es nie wieder so werde sagen können wie in dieser Stunde, und er schrieb einen Brief. Er schrieb, dass auch er diese 3 Jahre immer auf sie gewartet habe. Und dass er keine Hoffnung gehabt habe, weil sie zu schön für ihn sei, zu fein und zu gut. Dass er sich das mit Malmann nur eingeredet habe aus Feigheit und aus Trotz, dass sie eine Heilige sei. Und nun sie zu ihm herabgestiegen, liege er zu ihren Füßen. Hebe mich auf, Agnes, ich kann stark sein, ich fühle es und ich will dir mein ganzes Leben weihen. Er weinte, drückte das Gesicht in das Divankissen, worin er ihren Duft noch spürte, und unter Schluchzen, wie als Kind, schlief er ein. Am Morgen freilich war er erstaunt und befremdet, sich nicht im Bett zu finden. Sein großes Erlebnis fiel ihm ein, ein süßer Stoß ging durch sein Blut bis zum Herzen. Aber auch der Verdacht kam ihm, dass er sich peinliche Übertreibungen habe zu Schulden kommen lassen. Er las den Brief wieder durch. Das war alles recht schön und es konnte einen auch wirklich aus der Fassung bringen, wenn man auf einmal mit so einem großartigen Mädel ein Verhältnis hatte. Wäre sie jetzt nur da gewesen, er hätte zärtlich sein wollen, aber den Brief schickte man doch besser nicht ab. Es war unvorsichtig in jeder Beziehung. Am Ende fing Vater Göppel ihn ab. Diederich verschloss den Brief im Schreibtisch. An das Essen habe ich gestern überhaupt nicht gedacht. Er ließ sich ein ausgiebiges Frühstück bringen. Und rauchen wollte ich nicht, damit ihr Geruch nicht verginge. Das ist doch Blödsinn. So darf man nicht sein. Er zündete eine Zigarre an und ging ins Laboratorium. Was er auf dem Herzen hatte, beschloss er statt in Worte, denn so hohe Worte waren unmännlich und unbequem, lieber in Musik auszuströmen. Er mietete ein Klavier und versuchte sich plötzlich mit viel mehr Glück als in der Klavierstunde an Schubert und Beethoven. Am Sonntag, wie er bei Goebbels klingelte, machte Agnes selbst ihm auf. »Das Mädchen kann nicht vom Herd fort«, sagte sie, aber den wahren Grund sagte ihr Blick. Aus Ratlosigkeit senkte Diederich die Augen auf das silberne Armband, womit sie klapperte, als sollte er hinsehen. »Kennst du es nicht?« flüsterte Agnes. Er ward rot. »Das von Malmann?« »Das von dir. Ich trage es zum ersten Mal.« Rasch und heiß drückte sie ihm die Hand. Dann ging die Tür zum Berliner Zimmer auf. Herr Göppel wandte sich um. »Na, da ist wohl unser Ausreißer.« Aber kaum erblickte er Diederich, änderte sich seine Miene. Er bereute seine Vertraulichkeit. »Ich hätte Sie, weiß Gott, nicht wiedererkannt, Herr Häßling.« Diederich sah zu Agnes hinüber, wie um ihr zu sagen, »siehst du, der merkt es, dass ich kein dummer Junge mehr bin.« »Bei Ihnen ist ja alles unverändert«, stellte Diederich fest und begrüßte Herrn Göppels Schwestern und Schwager. In Wahrheit aber fand er alle beträchtlich gealtert, besonders Herrn Göppel, der sich weniger munter benahm und dem ein kummervolles Fett von den Wangen hing. Die Kinder waren nun größer und irgendwo im Zimmer schien eine Person zu fehlen. »Ja, ja«, so schloss Herr Göppel die einleitende Unterhaltung, »die Zeit vergeht. Aber gute Freunde finden sich immer wieder.« »Wenn du wüsstest, wie«, dachte Diederich verlegen und mit Geringschätzung, indes man zu Tisch ging. Beim Kalbsbraten fiel ihm endlich ein, wer damals ihm gegenüber gesessen hatte. Es war die Tante, die ihn so hochtrabend gefragt hatte, was er denn studiere, und die nicht gewusst hatte, dass Chemie etwas anderes war als Physik. Agnes, die er zu seiner Rechten hatte, erklärte ihm, dass diese Tante schon seit 2 Jahren tot sei. Dietrich murmelte sein Beileid im Stillen, aber sagte er sich, die quatscht also auch nicht mehr. Ihm kam es vor, als ob hier alle bestraft und niedergedrückt seien. Ihn selbst nur hatte das Schicksal, seinem Wert entsprechend, erhöht. Und er streifte Agnes von oben herab mit dem Blick des Besitzers. Die süße Speise ließ auf sich warten, gerade wie damals. Agnes wandte unruhig den Kopf nach der Tür. Dietrich sah ihre schönen, blonden Augen verdunkelt, als sei etwas Ernstes geschehen. Er hatte plötzlich tiefes Mitgefühl mit ihr, eine große Zärtlichkeit. Er stand auf und rief aus der Tür, »Marie, der Creme!« Wie er zurückkam, trank Herr Göppel ihm zu. »Das haben Sie früher auch schon gemacht. Sie sind doch hier wie's Kind im Hause, nicht, Agnes?« Agnes dankte Dietrich mit einem Blick, der sein ganzes Herz aufrührte. Er musste sich zusammennehmen, um nicht feuchte Augen zu bekommen. Wie wohlwollend die Verwandten ihm zulächelten. Der Schwager stieß mit ihm an. Was für gute Menschen. Und Agnes, die süße Agnes, liebte ihn. Er verdiente so viel nicht. Das Gewissen schlug ihm laut. Er nahm sich dunkel vor, nachher mit Herrn Göppel zu sprechen. Leider fing Herr Göppel nach dem Essen wieder von den Krawallen an. Wenn wir endlich den Druck der Bismarckschen Kürassierstiefel los waren, brauchte man die Arbeiter nun nicht mit Dicktun in Reden zu reizen. Der junge Mann, so nannte Herr Göppel den Kaiser, redet uns noch die Revolution an den Hals. Dietrich sah sich veranlasst, im Namen der Jugend, die fest und treu zu ihrem herrlichen jungen Kaiser stehe, solche Nörgeleien auf das Schärfste zurückzuweisen. Seine Majestät hatten es selbst gesagt. Diejenigen, welche mir behilflich sein wollen, herzlich willkommen. Die sich mir entgegenstellen, zerschmettere ich. Dabei versuchte Dietrich zu blitzen. Herr Göppel erklärte, er warte es ab. In dieser harten Zeit, fügte Dietrich hinzu, muss jeder seinen Mann stehen. Und er setzte sich in Positur vor Agnes, die ihn bewunderte. »Wieso harte Zeit?« sagte Herr Göppel. »Sie ist doch nur hart, wenn wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Ich habe mich mit meinen Arbeitern noch immer vertragen.« Dietrich zeigte sich entschlossen, daheim in seinem Betrieb eine ganz andere Zucht einzuführen. Sozialdemokraten wurden nicht mehr geduldet und sonntags gingen die Leute zur Kirche. »Das auch noch«, meinte Herr Göppel. »Das könne er von seinen Leuten nicht verlangen, wenn er selbst doch bloß am Karfreitag gehe. Soll ich sie beschwindeln? Christentum ist gut, aber was der Pastor alles redet, glaubt doch kein Mensch mehr.« Da sah man Dietrichs Miene hoch überlegen werden. »Mein lieber Herr Göppel, ich kann Ihnen nur sagen, was die Herren da oben und besonders mein verehrter Freund, der Assessor von Barnim, zu glauben für richtig halten, das glaube ich auch. Unbesehen, das kann ich Ihnen nur sagen.« Der Schwager, der Beamter war, schlug sich plötzlich auf Dietrichs Seite. Herr Göppel hatte schon einen roten Kopf. Agnes trat mit dem Kaffee dazwischen. »Na, schmecken Ihnen meine Zigarren?« Herr Göppel klopfte Dietrich aufs Knie. »Sehen Sie wohl, im Menschlichen sind wir einig.« Dietrich dachte, da ich sozusagen zur Familie gehöre. Er ließ von seiner strammen Haltung einiges nach. Es war noch sehr gemütlich. Herr Göppel wollte wissen, wann Dietrich fertig werde und Doktor sei. Er begriff nicht, dass seine chemische Arbeit 2 Jahre und länger brauche. Dietrich verbreitete sich in Ausdrücken, die niemand verstand, über die Schwierigkeiten zu einer Lösung zu gelangen. Er hatte die Empfindung, Herr Göppel warte zu einem bestimmten Zweck auf seine Promovierung. Auch Agnes schien es zu fühlen, denn sie griff ein und lenkte das Gespräch ab. Als Dietrich sich verabschiedet hatte, ging sie mit ihm hinaus und flüsterte ihm zu, »Morgen um 3 bei dir.« Vor jäher Freude griff er nach ihr und küsste sie zwischen den Türen, während gleich daneben das Mädchen mit dem Geschirr rasselte. Sie fragte traurig, »Denkst du denn gar nicht daran, was mir passiert, wenn jetzt jemand kommt?« Er war betroffen und verlangte als Zeichen ihrer Verzeihung noch einen Kuss. Sie gab ihn. Um 3 Uhr pflegte Dieterich aus dem Café ins Laboratorium zurückzukehren. Stattdessen war er schon um 2 Uhr wieder in seinem Zimmer. Richtig kam sie noch vor 3. Wir haben es beide nicht erwarten können, wie wir uns lieb haben. Es war schöner als das erste Mal, viel schöner. Keine Träne mehr, keine Furcht. Und die Sonne schien herein. Dieterich breitete Agnes' Haar in der Sonne aus und badete sein Gesicht darin. Sie blieb, bis es fast schon zu spät war, die Einkäufe zu machen, die sie zu Hause vorgeschützt hatte. Sie musste laufen. Dieterich, der mitlief, war sehr besorgt, dass es ihr schaden könne, aber sie lachte, sah rosig aus und nannte ihn ihren Bären. Immer endeten nun so die Tage, an denen sie kam. Immer waren sie glücklich. Herr Güppel stellte fest, dass es Agnes besser gehe als je, und das verjüngte ihn selbst. Daher wurden auch die Sonntage jedes Mal heiterer. Es dauerte bis abends, dann ward Punsch gemacht. Dieterich musste Schubert spielen, oder er und der Schwager sangen Burschenlieder, und Agnes begleitete sie. Manchmal sahen sie sich nacheinander um. Beiden war zumut, als werde ihr Glück gefeiert. Es kam vor, dass im Laboratorium der Diener zu Dieterich hintrat und ihm meldete, draußen sei eine Dame. Er stand sofort auf, stolz, errötend unter den verständnisvollen Blicken der Kollegen. Und dann bummelten sie, gingen ins Café, ins Panoptikum. Und da Agnes gern Bilder sah, erfuhr Dieterich auch, dass es Kunstausstellungen gab. Agnes liebte es, vor einem Bild, das ihr gefiel, einer sanften, festtägigen Landschaft aus schöneren Ländern, lange stehen zu bleiben, mit halbgeschlossenen Augen und Träume auszutauschen mit Dieterich. Sieh nur recht hin, dann merkst du, das ist kein Rahmen. Es ist ein Tor mit goldenen Stufen, da gehen wir hinunter und über den Weg und biegen die Weißdornbüsche weg und steigen in den Kahn. Fühlst du wohl, wie er schaukelt? Das kommt, weil wir die Hand durch das Wasser schleifen. Es ist so warm. Drüben am Berg der weiße Punkt, du weißt schon, es ist unser Haus. Dahin fahren wir. Siehst du? Siehst du? Ja. Ja, sagte Dieterich voll Eifer. Er kniff die Lider ein und sah alles, was Agnes wollte. Er geriet so sehr in Feuer, dass er ihre Hand nahm, um sie zu trocknen. Dann setzten sie sich in einen Winkel und sprachen von den Reisen, die sie machen wollten, dem sorgenlosen Glück in sonniger Ferne, von Liebe ohne Ende. Dieterich glaubte, was er sagte. Im Grunde wusste er wohl, dass er bestimmt sei, zu arbeiten und ein praktisches Leben zu führen, ohne viel Muße für Überschwänglichkeiten. Aber was er hier sagte, war von einer höheren Wahrheit als alles, was er wusste. Der eigentliche Dieterich, der er hätte sein sollen, sprach wahr. Aber Agnes, wie sie nun aufstanden und gingen, war sie blass und schien müde. Ihre schönen blonden Augen hatten einen Glanz, der Dieterich beklommen machte, und sie fragte leise und zitternd, »Wenn unser Kahn nun umgeschlagen wäre?« »Dann hätte ich dich gerettet«, sagte Dieterich entschlossen. »Aber es ist weit vom Ufer und das Wasser ist schrecklich tief.« Da er ratlos war, wir hätten ertrinken müssen. Sag, wärst du gern mit mir gestorben? Dieterich sah sie an. Dann schloss er die Augen. Ja, sagte er mit einem Seufzer. Nachher aber bereute er ein solches Gespräch. Er hatte wohl gemerkt, warum Agnes plötzlich in eine Droschke steigen und heimfahren musste. Sie hatte krampfhafte Röte bis an die Stirn gehabt, und er sollte nicht sehen, wie sie hustete. Den ganzen Nachmittag bereute Dieterich nun. Solche Sachen waren ungesund, führten zu nichts und machten Ungelegenheiten. Sein Professor hatte schon von den Besuchen der Dame erfahren. Es ging nicht länger, dass sie ihn wegen jeder Laune von seiner Arbeit wegholte. Er setzte es ihr schonend auseinander. »Du hast wohl recht«, sagte sie darauf. »Ordentliche Menschen brauchen feste Stunden.« Aber wenn ich nun um 5:30 zu dir kommen soll, und am meisten geliebt habe ich dich schon um 4. Er fühlte Spott heraus, vielleicht sogar Geringschätzung, und ward grob. Eine Geliebte, die ihn an seiner Karriere hindern wollte, könne er überhaupt nicht brauchen. So habe er sich die Sache nicht vorgestellt. Da bat Agnes um Verzeihung. Sie wollte ganz bescheiden werden und in seinem Zimmer auf ihn warten. Wenn er noch zu tun hatte, oh, er brauche keine Rücksicht zu nehmen. Das beschämte Dietrich. Er ward weich und überließ sich zusammen mit Agnes den Klagen über eine Welt, in der es nicht nur Liebe gab. »Muss es denn sein?« fragte Agnes. »Du hast ein wenig Geld, ich auch. Warum Karriere machen und dich abhetzen? Wir könnten es so gut haben.« Dietrich sah es ein, nachträglich aber nahm er es ihr übel. Nun ließ er sie warten, halb mit Absicht. Sogar den Besuch politischer Versammlungen erklärte er für eine Pflicht, die der Zusammenkunft mit Agnes vorangehe. Eines Abends im Mai, wie er verspätet heimkam, traf er vor der Tür einen jungen Mann in einjährigen Uniform, der ihn zögernd ansah. »Herr Dietrich Hässling?« »Ach ja«, stammelte Dietrich, »Sie sind wohl Herr Wolfgang Buck?« Wenn Ihnen diese Lesung gefallen hat, dann ist unser Podcast Lesungen bestimmt auch was für Sie. Dort gibt es noch mehr aus den Federn der Familie Mann. Klassisches, aber auch Gegenwartsliteratur, von Krimi bis Essay. Etwa den neuen Roman von Julian Barnes, Erzählungen von Joyce Carol Oates und die Stimmen von Axel Milberg und Laura Mehr. Ich streckte mich im Sand aus, nahm eine Handvoll davon, ließ ihn in einem weichen, gelblichen Strahl durch meine Finger rinnen und sagte mir, dass er wie die Zeit verrann. Was für ein einfacher Gedanke. Und es war angenehm, solche einfachen Gedanken zu haben. Es war Sommer. Literatur fürs Ohr. Den Podcast Lesungen gibt es unter bayern2.de/podcast und in der ARD Audiothek.